Kapitel 6, Übung A21. Hören Sie den Dialog. Beantworten Sie die Fragen. Guten Tag. Eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte. Wann wollen Sie fahren? Am Freitag. Das ist der 21. Vormittags oder nachmittags? Vormittags. Wollen Sie über Berlin oder über Hannover fahren? Über Berlin. Es fährt ein Zug 8.40 Uhr. Der nächste Zug fährt 11.40 Uhr. Es fährt auch noch ein Zug um 9.20 Uhr. Aber da müssen Sie in Berlin umsteigen. Umsteigen? Nein, das will ich nicht. Ich nehme den Zug 11.40 Uhr. Wann ist der Zug in Hamburg? 16.16 Uhr. Ja, das ist gut. Ich fahre 11.40 Uhr. Haben Sie eine Bahncard? Nein. Fahren Sie erste oder zweite Klasse? Zweite Klasse, bitte. Das macht 40,56 Euro. Danke und gute Reise. Moment, von welchem Gleis fährt der Zug? Gleis 13. Danke, auf Wiedersehen.